Deutsche Prägungen. Die D-Mark und das Wirtschaftswunder. In dieses System wurde die Deutsche Mark 1948 gleichsam hineingeboren. Sie erhielt analog zu den Verhältnissen der Vorkriegszeit ein festes Austauschverhältnis zum Dollar von 4 D-Mark 20. Wie sehr sich die Zeiten seit 1948 geändert haben, mag man an zwei Zahlen ermessen. Der Preis für eine Unze Gold beträgt nicht mehr 35 Dollar, sondern 1,669 Dollar. Stand 7. März 2012. Der Wechselkurs des Dollar zur D-Mark, über die Mark-Euro-Relation umgerechnet, beträgt heute nicht mehr 4 D-Mark 20, sondern 1 D-Mark 52. Stand 7. März 2012. Gemessen am Gold ist der Dollar auf 2% seines Ausgangswertes, gemessen an der Mark auf 36% seines Ausgangswertes geschrumpft. So hatten sich das die Gründungsväter der Weltwährungsordnung von Bretton Woods bestimmt nicht vorgestellt. Dabei lieferten die beiden Grundelemente der 1944 in Bretton Woods geschaffenen Weltwirtschaftsordnung, feste Wechselkurse und möglichst freier Welthandel, zentrale Rahmenbedingungen für den beispiellosen Aufstieg der deutschen Wirtschaft und mit ihr der D-Mark in der Nachkriegszeit. Den Aufstieg der deutschen Wirtschaft, aber auch das wachsende Knirschen und schließlich den Zusammenbruch der Währungsordnung von Bretton Woods konnte ich als Kind der Nachkriegszeit unmittelbar erleben. Diese Erfahrungen fließen in die folgenden Ausführungen ein. Geboren im Februar 1945, gehört zu meinen ersten Erinnerungen jenseits des Familienkreises die Währungsreform vom Juni 1948. Ich wuchs zunächst in den Trümmern des Ruhrgebietes auf, dann im Fortschrittsoptimismus der Jahre des Wiederaufbaus. Das Studium der Volkswirtschaft begann ich 1967 in der ersten Nachkriegsrezession. Examen machte ich 1971 auf dem Höhepunkt eines neuen Booms. Ins Bundesfinanzministerium trat ich 1975 ein, mitten in der zweiten Nachkriegsrezession. Spätestens seitdem war ich kontinuierlich Statist, manchmal auch kleinerer Akteur, auf der Bühne des Währungs- und Finanzgeschehens in der Bundesrepublik Deutschland. Meine Ansichten habe ich in dieser Zeit öfters gewechselt, das tue ich auch heute noch. Immer bewusster wurde mir, dass es mit dem Falsch und Richtig, dem Wahr und Unwahr, sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch in der widersprüchlichen Wirklichkeit einer real existierenden Gesellschaft und Volkswirtschaft nicht so einfach und eindeutig ist, wie man es gern hätte. Nur selten sind kausale Zusammenhänge klar und stark. Meist werden sie überlagert von anderen, parallel wirkenden Einflüssen. Böse Zungen behaupten deshalb, Ökonomie sei gar keine echte Wissenschaft. Sie haben insoweit recht, als Ökonomie keine exakte Wissenschaft ist. Meist ist bei jeder ökonomischen Wahrheit unter einer anderen Fragestellung oder bei leicht veränderten Rahmenbedingungen auch ihr Gegenteil wahr. Der Einfluss von Präferenzen oder Werturteilen tritt hinzu. Das Gleichheitsziel kann dem Wohlstandsziel widersprechen, das Streben nach sozialer Sicherheit den freien Wettbewerb behindern. Nimmt man als Ziel des Wirtschaftens nicht die Maximierung von Wohlstand, sondern von persönlicher Zufriedenheit, kann sich eine andere Wirtschaftspolitik ergeben. Komplizierter noch wird es, wenn man Fragen der Umweltentwicklung und des Weltfriedens mit einbezieht, wenn man den Fokus statt auf das Individuum auf den Nationalstaat, Europa oder gar die Weltgesellschaft legt. Dann kann Friedensbewahrung wichtiger sein als isolierte wirtschaftliche Effizienz. Auch kulturelle Faktoren können wirtschaftliche Urteile mitbestimmen. Die Heiligung eines religiösen Feiertags, die Beachtung von Fastengeboten, Bekleidungsvorschriften oder die Durchsetzung von Geschlechtertrennung können Produktionsweisen beeinflussen und damit auch Vorrang vor dem wirtschaftlichen Ergebnis haben. Auch der unterschiedliche Charakter von Kulturen, Ethnien und Individuen mag bewirken und bewirkt auch tatsächlich, dass vergleichbare wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dafür sind ja die aktuellen Schwierigkeiten in der Europäischen Währungsunion das beste Beispiel. Viele Beobachter und politische Entscheidungsträger veranlasst dies zu einem wirtschafts- und finanzpolitischen Agnostizismus und rechtfertigt für sie eine prinzipienferne, scheinbar pragmatische Entscheidungswillkür. Darin sehen sie sich häufig noch von den Wirtschaftswissenschaften unterstützt. In Bezug auf die große Finanzkrise 2007 bis 2009 und auf die aktuelle Krise des Euroraums konnte man ja in den letzten Jahren für sehr widersprüchliche Maßnahmen jeweils einen anderen amerikanischen Nobelpreisträger als Unterstützer finden. Politiker haben deshalb scheinbar die beste Rechtfertigung, unerwünschten Expertenrat zu übergehen und den Weg des taktisch oder kurzfristig Opportunen einzuschlagen. Meist ist das auch der Weg des geringsten Widerstandes. Das kann sehr große Fehlentscheidungen bewirken. So manche große Krise wurde so verursacht. Es gibt sie nämlich doch, die ökonomischen Gesetze. Und im Kern sind sie alle im Gewinnstreben bzw. im Eigennutz des Individuums bzw. jeder zu selbstständigem Handeln befähigten menschlichen Organisationseinheit begründet. Steigen die Preise oder Preiserwartungen, dann steigt die Produktion. Fallen sie, dann fällt sie. Verspricht eine Tätigkeit sicheren Gewinn, dann wird sich auch jemand finden, der sie ausübt. Und zwar umso eher, je höher der Gewinn ist. Bestehen sichere Eigentumsrechte, steigt die Investitionsbereitschaft. Ist eine Produktion nicht rentabel, dann wird sie auch nicht durchgeführt. Herrscht Wettbewerb, dann strengen sich alle Beteiligten mehr an. Die Produkte werden besser, die Technologien innovativer, die Preise niedriger. Kommunismus und Staatssozialismus scheiterten letztlich daran, dass sie diese elementaren Gesetzmäßigkeiten nicht ausreichend beachteten. Doch die Logik der kompliziertesten Finanztransaktionen im computergesteuerten Derivatehandel, die kein Sterblicher ohne technische Hilfsmittel durchschaut, lässt sich letztlich auf die obigen elementaren Gesetzmäßigkeiten zurückführen.